Ich heiße Klaus und ich bin hier falsch. Ich wollte doch nur fliehen, doch wo bin ich hier? Sagt's mir. Alles ist falsch. Rasenmäher, Beet, Molke vom Make Pass, wo? Steine fallen gern, wenn es morgens trocken ist, aber nur wenn der Rasen frisch gedüngt ist. Und keiner sagt, dass es heute kein Katzenfutter zum Mittag gibt. Oh, Kaffee macht schwärzer als das schwarzeste Schwert, schwarz vom schwarzesten Schwarz. Alles ist falsch. Falsch? Alles falsch, naja, was soll's? Mm-hmm. Mm-hmm.